Ich möchte hingehen, wie das Abend droht und wie der Tag mit seinem letzten Glut. Ich möchte hingehen, wie der Blume Duft, der freudig sich dem schönen Kelch entringet und auf dem Fittich blüht. Schwangerer Luft als Weihrauch auf des Herrn Altar sich schwinget. dürfen nicht hingehen, wie das Abendrot. Du wirst nicht stille wie der Stern das arme Menschenherz muss stückweis brennen.